Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 49, Berlin, den 2. Februar 1796. Dasjenige, was in Ihrem letzten Briefe zuerst eine Beantwortung fordert, liebster Freund, ist Ihr Vorschlag wegen einer ausführlichen Beurteilung des Reinicke-Fuchs. Sie wissen, dass ich völlig einstimmig mit Ihnen über dies Produkt denke, und ich nehme ihn daher mit Vergnügen an. Damit, werden Sie sagen, ist nun aber nicht viel getan. Anzunehmen ist meine Gewohnheit einmal, nur beim Ausführen pflegt es zu stocken. Allein auch dies soll hier nicht der Fall sein, und Sie können sich zuversichtlich darauf verlassen, dass ich Ihnen, und zwar bald, die Rezension schicke. Nur muß ich Sie ganz ausdrücklich bitten, gar nichts davon zu erwarten. Ich gestehe Ihnen offenherzig, dass so sehr mir auch der Fuchs gefallen hat, mir doch bis jetzt noch nie etwas gerade Wichtiges über ihn eingefallen ist. Ich muß mich also wie an eine gewöhnliche Rezension setzen und es meinem guten Schicksal überlassen, wie fruchtbar mein Kopf sein wird. Sollte indes das Resultat auch noch so mager ausfallen, so vollende und schicke ich es dennoch, denn ich weiß schon, dass Sie selbst leichter zur Arbeit gereizt werden, wenn Sie etwas vor sich haben, das Sie nur bloß korrigieren wollen. Dass ich auf jeden Fall den äußern Gebrauch meiner Arbeit gänzlich Ihnen anheimstelle, versteht sich von selbst. Ich habe mich wirklich schon jetzt nach einigen alten Ausgaben des Fuchs umgesehen, nicht um in das eigentlich Literarische einzugehen, allein um mich doch einigermaßen zu überzeugen, wie viel oder wenig Goethe im Materiale geändert hat. Das vorzüglichste Verdienst der Darstellung im Fuchs ist unstreitig die große Individualität, das Leben und der originelle Charakter der Schilderungen, und dieses ist, soviel ich bis jetzt aus flüchtigen Vergleichungen kurzer Stellen sehe, Goethen ganz und gar eigen. Sie werden aus meinen vorigen Briefen ersehen haben, liebster Freund, dass ich hier ein völlig müßiges Leben geführt habe. Indes soll es mir, denke ich, künftig Früchte tragen, da ich zwar hier nicht studiert und nur wenig selbst gelesen habe, so bin ich desto freier in allerlei Ideen herumgeschweift. Bei Gelegenheit eines sehr mittelmäßigen Buchs, das mir neulich in die Hände fiel, über den Geist des 18. Jahrhunderts, ist mir eine Idee eingekommen, die vielleicht den Horen eine Reihe zugleich wichtiger und interessanter Aufsätze von mehreren geben könnte, wenn Sie ihr länger nachdächten, ihr Ihren Beifall schenkten und selbst zuerst Hand ans Werk legten. Es scheint mir nämlich jetzt mehr als je der wahre Zeitpunkt, Rechnung über die Fortschritte zu halten, welche der menschliche Geist und Charakter teils gemacht hat, teils noch erst machen muß. Außerdem, dass das vage, ungeordnete Umtreiben in der politischen und literarischen Welt eine Rechenschaft zum Bedürfnis macht, ist auch dasjenige jetzt vorgearbeitet, was die Möglichkeit einer solchen Kritik voraussetzt. Ich meine nämlich nicht, dass die Lage auch nur der Literatur, so wie sie ist, eigentlich geschildert werden sollte. Die dies wäre bloß eine historische, von der, die ich im Sinne habe, ganz verschiedene Arbeit. Aber aus der ganzen Geschichte der Menschheit lässt sich ein Bild des menschlichen Geistes und Charakters ziehen, das keinem einzelnen Jahrhundert und keiner einzelnen Nation ganz und gar gleicht, zu welcher aber alle mitgewirkt haben, und auf dieses richte ich meinen Gesichtspunkt. Dies Bild nämlich müsste nach zwei Dimensionen betrachtet werden, einmal nach der intensiven Größe, welche die Menschheit erreicht, dann nach der extensiven Mannigfaltigkeit, die sie gezeigt hat, und es ist das Einzige, was eigentlich den Menschen, insofern er ein denkendes und frei handelndes Wesen ist, interessiert. Es ist das letzte Resultat, zu welchem alles Übrige, was er lernt und treibt, ihn führen soll. Und wenn man sich einen Menschen denkt, der bloß seiner Bildung lebt, so muss sich seine intellektuelle Tätigkeit am Ende ganz darauf reduzieren, a priori das Ideal der Menschheit, a posteriori das Bild der wirklichen Menschheit, beide recht rein und vollständig aufzufinden, miteinander zu vergleichen und aus der Vergleichung praktische Vorschriften und Maximen zu ziehen. Ich hoffe, mich über das, was ich hier ein Bild der Menschheit nenne, deutlich genug ausgedrückt zu haben. Dies vorausgesetzt, versteht es sich nun von selbst, dass es Zeiten geben kann, in welchen zur Erweiterung dieses Bildes schlechterdings nichts geschieht, in welchen in keiner Art ein menschliches Werk oder eine menschliche Kraft erscheint, die nicht bloße Wiederholung wäre oder mehr als das Gepräge einer zufälligen Beschränkung und Einengung an sich trüge, so dass sie in keinem beider Fälle eine neue Seite an dem eigentlichen Charakter der Menschheit verriete. Dagegen sind gewisse Zeiten so fruchtbar an Materialien für die genauere Auszeichnung jenes Bildes gewesen, bald durch allgemein vorbereitete Stimmungen und Charaktere, bald durch einzelne Werke und Menschen. Hienach nun ließe sich eine doppelte Schilderung einer einzelnen Epoche in psychologischer Rücksicht machen. Man schilderte entweder geradezu den Zustand der Menschheit vollständig, wie er sich zeigte, oder man setzte die Anlagen, Fähigkeiten und Modifikationen, welche die Menschheit bis dahin erreicht hätte, fürs Erste fest und untersuchte nun, wie viel und was durch die bestimmte Periode hinzugekommen sei. Nur diese letzte philosophische Art scheint mir von allgemeiner Wichtigkeit. Jene erstere, statistische, kann nur bedingte einzelne Zwecke erreichen und von mittelbarem Nutzen sein. Jene erstere philosophische Schätzung nun ließe sich sehr interessant in Rücksicht auf einzelne Züge des Geistes und des Charakters in einzelnen zerstreuten Aufsätzen anstellen und im Grunde enthalten alle ihre bisherigen hohen Arbeiten reichliche Materialien dazu. Im Reiche der Wissenschaften ließe sich der neue und bare Gewinn äußerst bestimmt aufzählen. Im Gebiete der Kunst und der Sitten müssten mehr die einzelnen Künstler und Menschen, welche durch die Tat den bisherigen Begriff erweitert haben, aufgeführt und gezeichnet werden. Mehrere einzelne Arbeiten dieser Art wurden den Charakter des Jahrhunderts schon sehr sprechend schildern. Von welchen neuen Seiten haben Sie zum Beispiel die lyrische Dichtkunst gezeigt? Welch eine Erweiterung in einem anderen Gebiete ist Goethe? Wie entschieden und wichtig ist endlich die Revolution, welche in der ganzen Kultur durch die neueren, verwickelteren Staatssysteme hervorgebracht worden ist, durch den Handel und die mannigfaltigen Künste, durch welche man die Arten des Genusses und die Mittel, sie sich zu verschaffen, vermehrt hat. Alle diese Dinge ließen sich in einem sehr interessanten Detail einzeln vortragen, und je größer und genauer dies Detail wäre, desto besser würde man diese einzelnen Züge zu einem Ganzen vereinigen können. Die Idee, dass für den menschlichen Geist ein gewisses Bild der Menschheit, zu dessen Möglichkeit alle Nationen und Zeitalter mitgearbeitet haben, fortwährend existiert, hat für mich immer ein sehr starkes Interesse gehabt. Es gibt nun ein doppeltes Leben für den Menschen, eins in bloßer und der höchsten Tätigkeit, mit der er strebt, etwas zu erfinden, zu schaffen oder zu sein, was teils ihn selbst überleben, teils schon dadurch, dass es eine Zeit lang durch ihn still mithandelt, auf den menschlichen Geist überhaupt erweiternd wirkt. Ein anderes in bloß ruhiger Freude und heiterem Genuss, wo der Mensch sich begnügt, glücklich und schuldlos zu sein. In beiden ist ein fester Zweck und eine sichere Belohnung. Nur eine Art des Lebens, die dritte noch mögliche, ist fatal, und doch, und gerade zeichnet dies auch unser Zeitalter aus, so häufig diejenige, die, ohne wenigstens überwiegenden Genuss, bloß Arbeit gibt und wo die Arbeit nur dazu dient, das Bedürfnis zu befriedigen, daher ja auch im privat- und politischen Leben alles darauf ankommt, die Gegenstände des Bedürfnisses zu vermindern und die des Genusses und der freien Tätigkeit zu vermehren. Mich selbst leugne ich nicht, prüfe ich immer nach diesen drei Rücksichten, und nur nach ihnen kann ich ganz meine Rechnung mit mir und dem Zufall halten, der jeden Menschen umherwirft. Leben Sie wohl, lieber teurer Freund, grüßen Sie die gute Lolo herzlich und lassen Sie bald von sich hören. Ihr H.